Ich war am Anfang interessant, wurde mit Wärme begrüßt. Denn am Anfang war auch jedes meiner Wörter doch so süß. Am Anfang war ich nett, am Anfang war ich lieb. Und am Anfang war sie so in meine Augen vertieft. Am Anfang war die Faszination noch groß. Den ganzen Abend lang ließ sie mich fast nicht mehr los. Am Anfang gab es das Gefühl, dass ich mehr bin, dass ich ihr was wert bin, denn ich war so derblind. Am Anfang brachte ich sie auf Fahrt, dass sie über alles lachte, was ich auch tat. Am Anfang war ich noch der Einzige für sie. Und am Anfang gab es keine Skepsis, dass sie mich auch liebt. Ich war am Anfang dieser Typ, den sie gern sieht. Jedes Mal noch mehr Trieb, jeden Tag ein Herzbrief. Ja, am Anfang war doch alles einfach, was aber nicht gleich bedeutet, dass es mir jetzt leicht macht. Ich will zum Anfang und will nicht, dass es endet. Es kommt die Wende, die alles dann verändert. Und ich frag mich, wurde ich geblendet? Haben wir die Zeit vergessen oder gar verschwendet? Ich will zum Anfang und will nicht, dass es endet. Es kommt die Wende, die alles dann verändert. Und ich frag mich, wurde ich geblendet? Haben wir die Zeit vergessen oder gar verschwendet? Ich war am Ende nur ein langweiler Nervkloß. Denn am Ende war auch jedes Wort für sie wertlos. Am Ende öde, am Ende war ich blöde. Und am Ende sah sie dann in meinen Augen nur das Böse. Am Ende war sie von mir nicht mehr fasziniert. Denn am Ende war sie nur von jeder Tat von mir schockiert. Am Ende gab es das Gefühl, dass ich leer bin. Dass ich irgendwer bin, wo ist nur dein Herz hin? Am Ende scheiße, wie ich darin lag. Dass sie nur am Ende weinte, was ich nicht so mag. Am Ende konnte sie mich leicht vergessen und ersetzen. Am Ende war ich skeptisch, denn sie konnte mich verletzen. Ich war am Ende dieser Typ, den sie hasst. Und sie unterbrach am besten gleich zu mir auch den Kontakt. Ja, am Ende wurde alles schwer. Das bedeutet nicht, ich sage jetzt, ich will sie nicht mehr. Ich will zum Anfang und will nicht, dass es endet. Es kommt die Wende, die alles dann verändert. Und ich frag mich, wurde ich geblendet? Haben wir die Zeit vergessen oder gar verschwendet? Ich will zum Anfang und will nicht, dass es endet. Es kommt die Wende, die alles dann verändert. Und ich frag mich, wurde ich geblendet? Haben wir die Zeit vergessen oder gar verschwendet? Ich will zum Anfang und will nicht, dass es endet. Es kommt die Wende, die alles dann verändert. Und ich frag mich, wurde ich geblendet? Haben wir die Zeit vergessen oder gar verschwendet? Ich will zum Anfang und will nicht, dass es endet. Es kommt die Wende, die alles dann verändert. Und ich frag mich, wurde ich geblendet? Haben wir die Zeit vergessen oder gar verschwendet? Yeah. Am Anfang war das cool und am Ende wurde alles scheiße. Danke.